Ich bin der Schriftgelehrte Eipo. Wenn du mir das Buch von Korydai bringst, werde ich dir gern die geheimen Verse vorlesen.